Hier ist die Deutsche Volksunion. Liste D. DVU. Deutschland soll deutsch bleiben. Erst Deutschland, dann Europa. Deshalb am 18. Juni bei der Europawahl deutsch wählen. DVU. Meine Stimme für die DVU, damit kriminelle Ausländer endlich verschwinden und die Scheinasylanten ausgewiesen werden. Ich wähle DVU. Die Bonner Parteien haben uns bisher nur betrogen. Sie stecken unsere Steuergelder in die eigene Tasche oder verschleudern es an die EG oder an das Ausland. Damit muss Schluss sein. Was die DVU fordert, ist genau richtig. Deutschland soll deutsch bleiben. Erst Deutschland, dann Europa. Die Hamburger Liste für Ausländerstopp fordert alle Deutschen auf. Wählen Sie DVU. Die Bürgerinitiative Ausländerstopp empfiehlt bei der Europawahl DVU. Rechnen auch Sie bei der Europawahl mit den Etablierten ab. Wählen Sie Deutsch. Wir Nationaldemokraten unterstützen die DVU. Die DVU ist die stärkste rechte Kraft. Sie ist bereits im Bremer Landtag vertreten. Der Mann, der deutsche Interessen durchsetzt. Dr. Gerhard Frey, DVU-Spitzenkandidat zur Europawahl. Wir, die DVU, werden mit Ihrer Hilfe dafür sorgen, dass im Europäischen Parlament endlich eine Stimme erklingt, die bisher immer dort fehlte, die Stimme des deutschen Volkes, meine Damen und Herren. Wir wünschen die Türkei den Türken, aber Deutschland den Deutschen. Es lebe unser geliebtes deutsches Vaterland, es lebe Deutschland. Deutschland den deutschen Ausländer raus. Deutschland den deutschen geht zurück nach Haus. Deutschland den deutschen, Deutschland den deutschen, Deutschland den deutschen. Irgendwann haben wir genug. wir können es nicht mehr ertragen, diesen ganzen Volksbetrug. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, geht zurück nach Haus. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, geht zurück nach Haus. Deutschland den Deutschen, Deutschland den Deutschen, Deutschland den Deutschen. Deutschland, du mein Vaterland.